4. Good evening, ladies and gentlemen, hallo und herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4. Erlaubt, dass ich vielleicht heute vorweg schicke, 2 bis 3 Mal im Jahr gerät diese Sendung am späten Sonntagabend unter den Einfluss der Tatsache, dass ich wahlweise fast unmittelbar vor der Sendung oder kurz vorher oder wenige Stunden vorher, wie immer das man auch bezeichnen will, von einem Festival komme und dann hier vielleicht etwas atemlos wirke, etwas atemlos stehe. Für mich bedeutet das dann 3 Stunden lang harte, schnelle Entscheidungen treffen zu müssen und ich hoffe natürlich, dass ich mit denen heute, was die Musik betrifft, richtig oder halbwegs richtig liegen werde. Ansonsten will ich nicht verschweigen, um welches Festival es sich handelt bzw. gehandelt hat. Ich bin wie in all den Jahren zuvor auf dem Spot Festival im dänischen Aarhus gewesen, um dort eine ganze Menge neuer skandinavischer Musik versuchsweise einzufangen. Das ist mir auch gelungen, aber das muss ich erst noch so ein bisschen setzen. Ich muss das für mich ordnen. Deshalb wage ich hier einfach an dieser Stelle mal den Hinweis, dass ich am Dienstag in meiner kleinen Nachtsendung massiv von diesem Festival berichten möchte. Heute nur so ansatzweise aus der Hüfte. Diese Bands aus kleinen Ländern, wie zum Beispiel Dänemark, ich bin gleich fertig, haben es ja traditionell schwer, denn wenn sie das erste oder das zweite Album gemacht haben, bisschen Auslandtourerei, hat sich zumeist das Interesse an ihnen so ein bisschen erschöpft. Im eigenen Land, Dänemark hat gerade mal 5 Millionen Einwohner, 2 davon in Kopenhagen, also 2 Millionen im eigenen Land, sinkt das Interesse dann auch. Umso größer bei mir die Freude, dass eine Gruppe, die, wie auch ich das heute vorhabe, mit harten, schnellen Entscheidungen traditionell leben muss, seit sie existiert, dass es diese Gruppe immer noch gibt und dass sie in diesem Jahr auch ein neues Album veröffentlichen wird. Sie, diese vielköpfige Band, die zwischen beschwingter Violine und tiefen, harten Metal Growls vieles verhandeln muss und da aber trotzdem immer sicher auf den Punkt kommt. Das Konzert auf dem Spot Festival jetzt war sicherlich einer der Höhepunkte. Ich rede von der dänischen Band Kellermensch, mit der es heute losgeht. We'll Kellermensch, Hello Again. Wir standen am Fluss, wo die Bäume stehen. Das ist eine Liedzeile aus Hello Again von Howard Carpendale. Das beschreibt aber auch exakt die Situation, in der ich einige Kellermensch-Musiker innerhalb des Festivals traf, nämlich da unten an so einer Gracht hinter zwei Clubs, also Rückseite der beiden Clubs, Atlas und Vauxhall heißen die. Da standen wir mit dem Sänger, dem Soundmann, noch einigen weiteren, tranken Bier und freuten uns, schönes Wetter und so weiter. Aber ich will hier nicht irgendwelche Neidgefühle oder sonst was schüren, aber ich habe mich einfach gefreut, diese Typen, die ich sehr mag und die wir hier gerade gehört haben mit einer Aufnahme aus dem Jahr 2010, wieder zu sehen und entsprechend wieder zu hören. In der Zwischenzeit ist am Ende dieser Woche, am Freitag, ein neues Album der griechischen Band Baby Guru erschienen, aus dem ich hier Musik spielen möchte. Thank you. When you watch what you've done, And it seems like nothing is strong. So you do a close up to see what is wrong. Or you let it go. It's behind is gone. So you do a close up to see what is wrong. Eins live, ladies and gentlemen. Ich habe zwei Tracks in einer Linie gespielt. Der erste kam aus England, Hausmusik von Palace aus der Touch Me EP. Hier im Hintergrund fadet langsam aus ein Trio aus Paris, das ich nun schon seit einer Reihe von Jahren sehr, sehr hoch schätze. Die drei nennen sich D.O.P. oder auch Dop. Close Up ist ihre neue Zwölfer. Ich möchte weitermachen mit einem Mann, dessen EP ich bereits in der letzten Woche spielte, der Produzent Rayso, der sich so im weiteren Kosmos des Drum and Bass bewegt mit seiner EP Pulse Code. Die ist wirklich großartig. Rayso Pulse Code, die EP, erschien bereits Ende März 2014. 1Live4, wir hören hier den Opener des neuen Albums des brasilianischen Drum and Bass Produzenten SPY. Back to Basics heißt dieses Album und öffnet mit einer wunderbaren Hymne bei der SPY, auf die vielleicht großartigste Soul-Chanteuse zurückgreift, die für solche Dinge around ist, in England, Diane Charlemagne nämlich, die bereits in den 90er Jahren das bahnbrechende Timeless Album von Goldie im Titeltrack besungen hat. Slow down the music, ladies and gentlemen. Hier kommt der Titeltrack, also das kriegen wir noch heile hin, der aktuellen Truth EP 30,000 Feet. Yeah. Yeah. 1 Live 4, an dieser Stelle will ich versuchen zu rekapitulieren, was wir in den letzten Minuten gehört haben. Zäumen wir das Pferd doch am besten von hinten auf, hier gerade. Das ist eine meines Wissens sechsköpfige Band aus Portland, Oregon, die sich zumindest zu einem Teil aus Musikern der bis hierhin wesentlich bekannteren Decemberists zusammensetzt. Es handelt sich hier um die Gruppe Black Prairie und ihr Album Fortune. Ich könnte die Macher der Plattenfirma, wenn sie jetzt hier wären, an der Gurgel packen und schütteln dafür, dass sie dieses Fortune betitelte Album erst Ende Mai veröffentlichen, wie ich gerade entdeckt habe, während diese Musik lief, anstatt es schon jetzt zu veröffentlichen, wo ich es längst gewissermaßen in meinen Genen mit mir herumtrage. Ich liebe diese Band mit ihren Songs, in denen sich viele Facetten von Folkmusik, Bluegrass, Cajun, Zydeco, das ist diese wunderbar beschwingte Musik, die gerne mit Akkordeon vorgetragen wird, in der sich viele Facetten dieser Musik wiederfinden, aber durchaus auch mal eine Bratgitarre, und das sind unheimlich stimmig geschriebene Lieder hier auf diesem Album. Davor habe ich ein Duo aus Dänemark gespielt, das ich im Rahmen des Spot-Festivals, das ich eingangs der Sendung erwähnte, gesehen habe und das mich sehr beeindruckt hat. Ein Duo, ein Mann, der hinter den Keyboards steht, und eine bezaubernde Sängerin, Die beiden nennen sich Killjay, haben bisher erst wenige Songs veröffentlicht. Einer von denen heißt You Have Another Lover und genau den habe ich gespielt. Mit sehr trägen Beats, die deutlich Post-Dubstep sind oder Dubstep inspiriert sind und sehr gelungenen, flächigen Keyboards. Dazu ein Gesang, der eigentlich Folk-Melodien nachsteigt, der immer mal so kehlig in die Höhe geht, als gelte es die Gesänge von Fischerfrauen oder von Hirten nachzuahmen oder zumindest irgendwie im Kopf zu haben. So zumindest ist meine Empfindung. Finde ich das ausgesprochen reizvoll, was Killjay da zelebrieren. Das haben sich im Übrigen auch die Macher des CO Pop Festivals gedacht. Deren 2014 Festivalausgabe, das ist der Fußball-Weltmeisterschaft geschuldet, diesmal nicht im Juni stattfindet, sondern eben zeitversetzt im August. Und beim CO Pop Festival im August wird es einen dänischen Abend geben, über dessen Besetzung im Moment noch so ein bisschen diskutiert wird. Fest im Boot aber ist das Duo Killjay, das ich da eben gespielt habe. Und davor hatten wir Tooth gehört, das hatte ich glaube ich gesagt, mit 30,000 Feet. Ich muss da immer fürchterlich aufpassen, dass die THs an der richtigen Stelle erscheinen. Ich möchte weitermachen mit einem Duo aus Norwegen und Musik aus dem neuen Album der beiden, das heißt Accretion. Wir reden hier von Off Norway. Ich schau mal auf die Uhr, wir haben noch 6 Minuten. Dann kommen hier die Infos auf 1Live und dann, ich darf das vielleicht schon so ein bisschen in die Zukunft blickend vorwegnehmen, geht es weiter mit dieser kleinen Show hier. Bis gleich. We'll be right back. Linie. Schön, schön, schön. Ich möchte weitermachen mit einem Elektro-Freak, darf man wohl mit Fug und Recht sagen, aus Frankreich, dessen neues Album Cocktail Citron auf dem Tiger Sushi Label von Joachim erschienen ist und teilweise unverschämt, oh, merkt ihr, wenn ich bestimmte Silben so dehne dann oder besonders kräftig ausrufen möchte, dann überschlägt sich meine Stimme, die ich so ein bisschen verloren habe auf diesem Festival. Ich finde das fürchterlich. Man kennt dann ja am Ende doch so ein paar Leute, die man im Laufe der Jahre kennengelernt hat. Und dann sieht man die irgendwo langlaufen, ruft ihren Namen. Und ich bin mir sicher, einige von euch kennen das. Man verwechselt da oft Namen mit Gesichtern und so weiter. Da gibt's einen Dänen, den rufe ich seit Jahren Jesper. Der ging auch wieder unten am Fluss, wo die Bäume stehen, so nach dem Motto Hello Again, ging der da lang. Und ich rufe ganz laut Jesper, Jesper. Und der reagiert überhaupt nicht. Und dann fällt mir auf, der hat auch in den vergangenen Jahren, wenn ich ihn Jesper gerufen habe, nie reagiert. Und plötzlich wird mir klar, der Mann heißt Anders. Und dann gehe ich zu ihm hin und sage, hallo, Anders. Also der heißt nicht, der heißt wirklich Anders. Ein durchaus gebräuchlicher Name. Aber wie gesagt, durch diese Ruferei sieht mir das ein bisschen nach. Ich will versuchen, ganz leise zu sprechen. Sagt mal, wo waren wir überhaupt stehen geblieben? Bei Dai, diesem Elektro-Freak aus Frankreich, unverschämt eingängig, hatte ich, glaube ich, gesagt. Also einige Tracks sind so Kirmes-mäßig geraten. Ich habe heute nicht den Mut in mir zusammenfinden können, um jetzt diesen ganz bestimmten Track, den ich da im Auge habe, zu spielen. Vielleicht nach Mitternacht. So nach Mitternacht werde ich immer etwas mutiger. Dann könnte es sein, dass wir auch den hören. Zunächst möchte ich aus diesem Cocktail Citron betitelten Album diesen hier spielen. Love. are not your friends. Sometimes they change for nothing at all. Watch out for strangers, they're not your friends. But somehow you're telling them nothing you tell your friends. Cause sometimes your friends are not your friends. Sometimes they change you for nothing at all. Live hier, gerade verklungen das US-Duo aus Los Angeles, Deluxe. Und hier kommt direkt dran ein Titel der London Men, The Horrors. Wir sind hier bei 1Live4. The Horrors sind eine Band aus London, bei der man vergleichsweise lange zurückdenken muss, will man sich ihr Debütalbum Strange House in Erinnerung rufen. Das nämlich erschien bereits im Jahre 2007, vor rund 7 Jahren. Also jetzt der Nachfolger, der, ich glaube, es war auch zu hören, deutlich elektronischer daherkommt. Luminous heißt dieses Werk, und mit etwas Fantasie und den üblichen Wenns und Abers darf man The Horrors hier so eine Rolle zuweisen, wie sie beispielsweise Bands wie Primal Scream oder die Stone Roses zur Zeit des Brit Rave hatten, als diese besagten Bands oder auch die Happy Mondays tanzbare Beats produzierten, angesteckt von der Acid-Welle, von der Tatsache, dass viele Leute damals die Konzertsäle verließen und sich lieber auf dem Dancefloor aufhielten. Das war ja der Hintergrund, dass diese Bands plötzlich diese Musik kreierten. Das hier ist tanzbar, hat so schillernde, leuchtende Electronics und gefällt mir auf Anhieb richtig gut. Ich hoffe, dass diese Band innerhalb der nächsten 7 Jahre mal wieder von sich hören lassen wird. Aber ich glaube, auch diesem Album ist eine gewisse Lebenszeit beschieden. Luminous, daraus haben wir Musik gehört von The Horrors. Ich möchte weitermachen mit einem Mann aus Berlin, den ich persönlich sehr schätze. Sein Name ist Robert Koch. Er hat in vielen Jahren, jetzt zurückliegenden Jahren, ganz erheblich mitgeschraubt, mitgewirkt gewissermaßen an Zusammenhängen zwischen Dubstep, zwischen Hip-Hop, abstraktem Hip-Hop, zwischen Downbeats, stilistischen Erweiterungen aller Art. Ein unheimlich kreativer Mensch, der seit einiger Zeit das Projekt Robots Don't Sleep auch leitet, gewissermaßen in seinem Namen führt. Und als Robots Don't Sleep erscheint jetzt auf dem großen deutschen Label 4Music sein Album Mirror, bei dem stimmlich im weitesten Sinne oder über weite Strecken der Amerikaner John LaMonica ins Spiel kommt, den ich hier schon mal in anderer Mission gespielt habe. Ein Sänger, der sich inzwischen in Berlin niedergelassen hat. Und auf dem Album sind sehr unterschiedliche Tracks im Feld dessen, was ich eben versucht habe, so ein bisschen zu skizzieren, anzufinden. Auch Tracks, die so ein bisschen in die Electronic R&B Richtung zielen. Da gibt es einen überragenden Beitrag, wie ich finde, der heißt Happy People aus diesem Album, und genau den möchte ich spielen von Robert Koch und Robots Don't Sleep. I'm looking out of your mirror, and I thought I had to say I'm doing it all for you. Call me a dreamer, but you can wake me up. There's no way I will find a way to lie. With all of the universe Yes, wir haben hier die schon am letzten Sonntag angesprochene London-Band Wandelpark mit dem Titel Always Forever im Remix von The Bookers.

Thank you. 1 Live 4. Gerade verklungen ist Musik vom Squarepusher, bürgerlich Tom Jenkinson, der nun schon nach meiner Erinnerung seit den frühen 90er Jahren Musik macht. Die meiste davon wahlweise auf dem Warp-Label, einige Aufnahmen auch auf Reflex, was ich deshalb erwähne, weil beides Labels sind, die nach vorn gedachte Musik seit jeher unterstützen. Squarepusher Tom Jenkinson ist eigentlich gelernter Bassist und hat seit jeher sein unheimlich filigranes Bassspiel in die elektronische, vielfach gebrochene, zerborstene Musik mit eingebracht, die er produziert. Jemand, der Breakbeat-Musik im Grunde in den Wahnsinn teilweise treiben konnte. Für seine neue EP mit dem Titel Music for Robots hat er sich gewissermaßen von japanischen Roboter-Ingenieuren anheuern lassen, die ihrerseits ein Performance-System entwickelt hatten, mit dessen Hilfe Musik spielbar sein sollte, die so schnell ist, dass menschliche Hände das im gedachten Tempo kaum fabrizieren können, nachempfunden dem sogenannten Player-Piano, dem selbstspielenden Piano, das seinerseits natürlich schon eine lange Geschichte hat, mit dessen Hilfe man eben auf dem Piano auch elendig schnelle Figuren umsetzen kann. Jemand, der diesem Prinzip folgt, ist zum Beispiel der Amerikaner Dan Deacon. Nun gut, Tom Jenkinson alias Squarepusher ist hergegangen und hat für diese Roboter gewissermaßen, die entstanden sind, eine Musik komponiert, von der ich lese, man müsse sie sich vorstellen, als sei sie für einen Gitarristen mit 78 Fingern und einen Schlagzeuger mit 22 Armen entstanden. Zumindest teilweise war das zu hören, aber das Schöne an dieser EP mit insgesamt, ich glaube, es sind 6 Tracks, ist, dass sie Schnelligkeit nicht zum A und O des zu Erreichenden postulieren, sondern sich auch immer mal fallen lassen. Und da kommt ihm seine Jazz-Erfahrung zu Hilfe, wenn er das Ganze so balladesk teilweise auch ausbalanciert, wie wir das ja gerade gehört haben. Squarepusher ist klasse. Music for Robots, natürlich auf dem Warp-Label erschienen. Erlaubt, ja, das ist eine Doppelung dieses Labels. Davor nämlich haben wir ebenfalls dort erschienen, das soll jetzt hier keine Werbe, wie nennt man diese Dinger, Werbeverkaufsveranstaltung werden, sonst hätte ich gleich auch noch ein paar warme Decken mitgebracht, um die hier zu verlosen. Und die habe ich nun wirklich nicht dabei. Also wir haben eben gehört, aus Südafrika kommend Nosinja, der gewissermaßen als Vater des sogenannten Shangaan Electro gilt. Das ist ein, wir haben es ja gehört, verdammt schneller Dancefloor-Sound, der mit seinen gepitchten Stimmen imponieren kann und der mit super Marimba-Beats daherkommt, stammt aus dem Johannesburger Stadtteil Soweto. Ich habe das nochmal nachgelesen, obwohl ich auch vor etwa 2 Jahren schon ganz begeistert darauf angesprungen bin, als das britische Label Honest Johns eine ganze Compilation mit dieser Shangaan-Elektromusik veröffentlicht hat. Das Label, also Honest Johns, hinter dem zumindest teilweise auch Damon Albarn steht. Ja, da habe ich gespielt gewissermaßen den Vater dieser Musik. Nosinja heißt er und sein Titel Zikeleke ist jetzt auch auf dem nun wirklich oft genug erwähnten Label Warp erschienen. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere unter euch sich noch an einen Amerikaner, einen Typen namens Tommy Guerrero erinnern kann, der so in den 90er Jahren, in den frühen Nuller Jahren auf allen coolen Labels so rund um Mowax erschienen ist, mit vielen, vielen interessanten Leuten zusammengearbeitet hat und zwischenzeitlich vielleicht so ein bisschen aus dem Fokus geraten ist. Ein neues Album von ihm, No Man's Land, mit wunderbaren Instrumentals ist jetzt soeben erschienen. Und daraus möchte ich Musik spielen. Tommy Guerrero. Bevor ich hier weitermache, erlaubt, seht ihr, wieder die Stimme überschlagen, es ist fürchterlich. Hallo Jesper. Nein, der heißt anders. Also ich muss es mir hier nochmal selber in Erinnerung rufen. Bevor ich weitermache, möchte ich ganz kurz hinweisen auf die Musik, die ich da eben noch gespielt habe. Einen bezaubernden Folksong von dem Australier Owls of the Swamp. Mit seinem Album Atlas ist er in diesen Tagen unterwegs. Ein Album, das er auf Island in der Hauptstadt Reykjavik unter der Regie von Sturla Mio Thorisson aufgenommen hat, den ich deshalb auch mal erwähne, weil der seinerseits schon mit Leuten wie Damien Rice oder auch Owen Pallett zusammengearbeitet hat. Resultat dieses Albums sind wirklich bildhübsche Songs, die so ein gewisses Flimmern mitliefern, so ein durchaus auch elektronisches Flimmern hier und da, was den Liedern so eine Transzendenz, eine gewisse Räumlichkeit verleiht. Ich habe das Album schon vor einigen Wochen gespielt und mich ganz begeistert mit dem Urheber an sich, mit Owls of the Swamp eben in Verbindung setzen können. Der Mann heißt eigentlich Pete Uhlenbruch. Er kommt, wie gesagt, aus Australien, lebt viel in Europa, tourt hier auch sehr viel und ohne, dass ich ihn danach gefragt hätte, erklärte er mir per E-Mail bereitwillig, dass seine Familie aus Deutschland stammt, möglicherweise auch seine Vorfahren, und zwar aus einem Ort, der ganz in der Nähe einer westfälischen Stadt liegt, die, ihr habt es gerade gehört, in letzter Zeit immer häufiger erwähnt wird, steht ihr doch möglicherweise der Einzug in die Fußball-Bundesliga bevor. Paderborn nämlich, aber dieser Ort, aus dem die Familie von Pete Uhlenbruch stammt, ist eben in der Nähe, hat aber im Grunde auch was mit der Bundesliga zu tun. Die beiden Rummenigge-Brüder nämlich sind dort groß geworden. Also wenn wir jetzt hier ein Rätsel machen würden, an dessen Ende es warme Decken, also ist vielleicht nicht so ein unbedingt einzelaffiner Preis. Ich könnte mir auch was anderes noch überlegen. Dann wäre, glaube ich, die Lösung klar. Lippstadt eben. Dieser Pete Uhlenbruch gastiert im Rahmen seiner Tournee am 10. Mai, das ist der kommende Samstag, in der Haldern Pop Bar. In Haldern natürlich. Und dieses Konzert wollte ich hier einfach mal erwähnt haben, weil ich den Mann schlicht und ergreifend großartig finde. Und möchte jetzt weitermachen mit zwei bemerkenswerten Frauen und sehr eigenwillig geratenen Alben. Zunächst hören wir Caroline Polachek von der Gruppe Chairlift, die sich auf ihrem Soloalbum den Künstlernamen Ramona Lisa verpasst hat. Arcadia heißt dieses Album. Und im Anschluss daran gibt es Musik von der Amerikanerin Meryl Garbus, jetzt musste ich direkt mal nachschauen, die sich als Künstlerin Tune Yards nennt und mit Nicky Neck ein Album herausgebracht hat, auf dem sie sich ein bisschen gefasster gibt als in der Vergangenheit, also nicht mehr ganz so lose die Tracks, aber immer noch eben voll verrückter Energie. Ramona Lisa, Tune Yards.

the tired eye. I'll soon be with you, my darling. Give you my dawn surprise. Be with you soon, my I'm with you. 1 Live 4 gerade verklungen ist das britische Magic Drum Orchestra mit einem Titel aus den MDO Sessions 2 und zwar Sunshine of Your Love. Einige werden es gegebenenfalls erkannt haben im Original von der ehemaligen britischen Supergroup Cream. Davor Brian Eno und Carl Hyde mit Daddy's Car. Ah, hier kommt ein Mann aus Frankreich. Lange nichts mehr von ihm gehört, entsprechend lange nichts von ihm gespielt. Zuletzt im Dubstep-Kontext. Sein Name ist Lee Khan mit dem Titel Boston. Darf ich einfach mal bei dieser Gelegenheit sagen, wo ich den Titel überragend finde? Er stammt aus dem Kosmos eines Labels, das ich vor Jahren mal hier in relativer Häufigkeit gespielt habe. Aber das passiert einfach, dass der Faden zwischenzeitlich zu solchen kleinen oder kleinsten Labels schon mal verloren geht. Ich habe dieses Label eine geraume Zeit möglicherweise falsch ausgesprochen. Schreibt es sich doch mit einer normalen Ziffer 7 und dann kommt das Wort Even oder Even dahinter. Und ich habe immer Seven Even gesagt, weil es sich so schön reimt und vielleicht durchaus auch Sinn macht. Mittlerweile glaube ich, es ist eher Seven Records gemeint, also die 7 und dann E-V-E-N. Wenn ihr die Bandcamp-Seite dieses Labels ansteuert, werdet ihr eine aktuelle Label-Compilation dort finden mit einer ganzen Reihe von Beiträgen, von denen ich sagen muss, dass sie mir mehrheitlich nicht gefallen. Deshalb habe ich mir da einfach mal die Rosine rausgepickt. Das ist aus meiner Sicht dieser Track von Lickhahn, Boston betitelt, den man auf der Bandcamp-Seite, einige von euch werden das mit Sicherheit kennen, für entsprechend vergleichsweise kleines Geld erstehen kann, wenn Mann, wenn Frau denn will. Lickhahn, Boston. Sage ich auch noch ein, zwei Sätze zum folgenden Titel. Der kommt von einem Produzenten namens Matthias Meyer, mir bisher nicht bekannt. Bekus ist die A-Seite der aktuellen 12er, erschienen auf dem Berliner Watergate Records Label. Mich interessiert eher innerhalb dieser EP ein anderer Titel, nämlich November Rain, und zwar der in einem Remix des Briten Mario Basanov, den ich auch eigentlich seit Jahren sehr, sehr schätze. November Rain, Mario Basanov Remix von Matthias Meyer.

Wir sind hier bei 1Live4. Als ich einige Tage vor Weihnachten 2013, ich glaube es war um den 17. Dezember herum, zu einem Festival nach Belgien gefahren bin, das ich vermutlich hier auch schon des Öfteren erwähnt habe. Glimps heißt es, findet in der wunderschönen belgischen Stadt Gent statt. Stadt. Da dachte ich insbesondere auf der Hinfahrt so bei mir, im Grunde bist du bescheuert. Andere Leute kaufen jetzt irgendwie tolle Sachen für ihre Liebsten, Sportwagen, teure Mäntel, weiß der Henker was. Und du gurkst da nochmal durch die Landschaft rum, um dir ein paar Bands anzugucken, von denen du womöglich am Ende des Tages gar nicht so fürchterlich viel hältst. Die meisten auf diesem Festival sind nämlich nahezu gänzlich unbekannt. Es ist gewissermaßen ein Spiel mit dem Feuer. Im Nachhinein war ich aber doch ziemlich getröstet und gut bei mir, was nicht zuletzt an der gerade gehörten Band lag, die ich auf diesem Festival sah. Eine deutsche Band aus Berlin, von der ich noch nie gehört hatte und die mich wirklich ergriffen hat und dieses Gefühl hält bis heute an. Still Parade heißt diese Gruppe, von der ich gerade den Titeltrack Fields zugegebenermaßen nicht zum ersten Mal hier an dieser Stelle gespielt habe. Eine solch grandiose Gelassenheit, eine solche Schönheit. Gelassenheit ist nicht unbedingt die Tugend, die man uns Deutschen, wenn man uns, diesem 80 Millionen Monster, überhaupt noch irgendwelche Tugenden zuschreiben kann. Aber nun gut, die Lässigkeit zählte in aller Regel im Gegensatz zur Pünktlichkeit zum Beispiel nicht dazu. Aber genau das beherrscht diese Band so richtig schön aus der Hüfte und sensibel vorgetragen, das Ganze. Ich liebe diese Musik von Still Parade und habe am Anfang gedacht, na, möglicherweise ist das ein dummer Spleen. Da bildest du dir wieder irgendeinen Scheiß ein. Aber ich muss jetzt doch feststellen, dass eine ganze Reihe von Leuten eingestiegen sind auf Still Parade, die ihre Fields EP eigentlich jetzt in wenigen Tagen bei sich zu Hause in Berlin in der Falkensteinstraße in Kreuzberg im Club Komet vorstellen wollten, verbunden natürlich mit einer Release-Party, die ich hier, glaube ich, auch schon durchgesagt habe bei einer Gelegenheit und die jetzt vermutlich ausfallen muss, denn die Gruppe ist kurzfristig auf ein großes britisches Festival gebucht worden. The Great Escape heißt das, findet vom 8. bis zum 10. Mai mit 400 neuen, interessanten, vorzugsweise europäischen Bands im englischen Seebad Brighton statt. Und wie gesagt, da haben Still Parade vermutlich entschlossen, dass dieses Festival in Brighton für sie interessanter am Ende des Tages sein wird als eine Record-Release-Party, die sich vermutlich dann ja auch noch nachholen lässt. Still Parade, Fields, Titeltrack ihrer aktuellen EP, übrigens auf dem band-eigenen Label erschienen, das ist alles noch ganz jung, Surf and Volley heißt dieses Label. Und wo wir gerade so ein bisschen soft und lässig unterwegs sind, weise ich auch auf einen Sampler hin, der diese Musik gewissermaßen aufgreift und im Mai erscheint, der ebenfalls von Berlin aus in die Welt geht, von dem Berliner DJ Supermarkt zusammengestellt worden ist, unter dem Motto Too Slow to Disco werden dort softe, spät 70er, früh 80er West Coast Yacht-Pop-Titel zusammengefasst. Darunter auch einer von Mickey Dan und Ken Gold, der heißt Let's Put Our Love Back Together. A new direction. Time didn't Too Slow, Too Disco. Es gab sicherlich eine lange Zeit währende Epoche, in der man sich für diese Musik fast schämen musste, war es doch ein Sound, der bevorzugt auf langweiligen Partys von eingebildeten Besserverdienern oder wie will hier niemanden beleidigen, also jeder soll so viel Geld verdienen, wie er meint, dass das richtig für ihn ist. Aber es gibt nun mal in dieser Szene dieser sogenannten Besserverdiener so vielleicht leicht dekadente Kreise, die sowas dann schon mal so als Background laufen lassen und sich darüber unterhalten, welche Steuerschlupflöcher es denn aktuell noch gibt. Nun, diese Löcher können wir ihnen nicht wegnehmen oder ihnen schließen. Das scheint in diesem Land unmöglich zu sein. Aber wir können ihnen immerhin diese Musik wegnehmen. Und es deutet sich an, dass das in diesen Wochen, Tagen und Monaten passiert. Das ist ein großartiger Sampler hier. Too Slow, Too Disco. Eine deutsche Band, wo wir eben schon eine hatten, die auf dem Spot-Festival in Dänemark so richtig überzeugte, die eine ganze Masse von Dänen, bestimmt 300 Leute, zum ausgiebigen Tanzen brachte, ist die Hamburger Band Fuck Art Let's Dance, der man einfach nicht böse sein kann, obwohl die Musik, die sie spielt, sie sicherlich nicht neu erfunden hat. Atlas heißt das Album von Fuck Art Let's Dance, aus dem ich erneut einen Titel spielen möchte, der es mir einfach angetan hat, nämlich Hemisphäre. Atlas heißt das neue Album von Fuck Art Let's Dance, erschienen auf dem Audiolied-Label. Ich möchte mich hier an dieser Stelle jetzt mal bei dir und euch in aller Form bedanken für deine, eure Aufmerksamkeit, möchte euch eine friedliche, schöne, gesunde Woche wünschen und würde mich freuen, wenn wir uns gegebenenfalls am nächsten Sonntag an dieser Stelle wieder hören könnten. Mein Name ist Klaus Vier und nach Mitternacht bekomme ich immer so eine Zusatzportion Mut, die es mir ermöglicht, jetzt schau mal auf die Uhr, abschließend könnte man, glaube ich, fast sagen, noch einmal zurückzugreifen auf das Album des Franzosen Dai, das so unverschämt eingängig in manchen Passagen ist. Und diese Unverschämtheit habe ich jetzt tatsächlich mal eingelegt aus seinem Album Cocktail Citron, ein Titel, mit dem ich mich dann hier verabschieden möchte. Ich bin raus. Alles Liebe, alles Gute. Ciao.